Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom! Junge! Heute reden wir über Crash Bandicoot. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir meinen eigenen, was auch immer es ist, eingeladen. Hey, was auch immer du Crash Bandicoot sein sollst. Wie geht's dir? Okay, erkläre du mir was über Crash Bandicoot, weil ich hasse dieses Game. Crash Bandicoot ist einer der coolsten, wenn ich zumindest mich zurückerinnere, mit Nostalgie versehen, einer der coolsten Jump'n'Run, ne, die ich kenne, wo du halt einen Beuteldachs spielst. Ich glaube, es ist Beuteldachs oder ein Fuchs. Es ist ein Beuteldachs. Ich habe keine Ahnung, was das zur Hölle sein soll. Und durch den hüpfst du durch Level, sammelst Kristalle auf und haust am Ende dem bösen Professor eine auf die Schnauze. Dem Dr. Nitron. Nein, der hat auf jeden Fall ein N auf seiner Stirn, das weiß ich. Genau, also er hat irgendwas mit Nitro, Nitron, weil da kommen auch diese Sprengstoff, die erinnern mich dann immer dran. Oder ist es ja, Dr. diese Neocortex? Komischen Kisten. Frag mich nicht, bei mir ist das so, ich hab, wie viele Teile hast du davon gespielt? Alle Teile? Alle. Wow, okay, gut. Ich habe Teil 1 gespielt. Ne? Und dann das Easter Egg in Uncharted 4. Dann. Das Easter Egg in Uncharted 4 hat mir erst wieder Bock auf die Reihe gemacht. Ja, da bin ich genau 2 Meter gelaufen, dann bin ich direkt runterfallen, damit ich es nicht spielen muss. Weil ich finde Crash Bandicoot zum Kotzen. Ich mag ich mag dieses Viech nicht. Ich mag die Spielereihe nicht, den Teil, den ich da gespielt habe, fand ich fürchterlich. Wenn es kein Mario ist, ist es für mich kein gutes Jump'n'Run. Es hört sich scheiße an, ja, ich weiß, aber Mario sind für mich Peak des Jump'n'Runs. Und alles, was dann kommt, ist für mich wie Mario bei Wish bestellt hätte. Müll. Ich bin kein Fan von, ich bin auch allgemein kein besonders großer Fan von Jump'n'Runs. Keine Ahnung, Hof- und Spring-Spiele. Machen wir einfach irgendwie nicht sonderlich viel Fun. Aber Mario schon, ja. Nur halt die anderen nicht, irgendwie. Ich weiß auch nicht. Jack and Dexter genauso. Fand ich auch nicht gut. Ratchet und Clank, da war der letzte Teil für die PS5 fantastisch. Aber das war's dann auch. Das ist halt, meh. Sag mir noch ein gutes Jump'n'Run, was es noch gibt, außer Crash Bandicoot 2. Also, nein, sag dir ein gutes. Okay, Crash Bandicoot Warped. Also der dritte Teil. Okay, gut. Nein, was gibt's noch für Jump'n'Runs? Und, Sonic kann ich überhaupt nicht leiden. Es gibt zig, es gibt doch, wie heißt der mit der weißen Hand? Der hat so eine schwebende weiße Hand und so ein, der hat keine Ärmel oder sowas. Rayman, genau. Rayman war auch noch nie gut. Ja, aber es ist ein Jump'n'Run. Zählt Spyro ja, auch als Jump'n'Run? Ich glaube ja. Und das war auch noch nie gut. Ich war noch nie ein Fan von Spyro. Ich fand das Spyro noch nie gut. Sind sie nicht so, weiß nicht. Sind für mich keine guten Games. Das ist so. Ja, aber ich weiß halt zum Beispiel, wenn ich jetzt auf Crash wieder zurückkomme, es war halt einfach cool, es einmal durchzuspielen, jedes Level zu schaffen, überhaupt es zu schaffen, weil die halt, wie ich jetzt als Erwachsener feststelle, echt schwer sind. Und ich mich frage, wie ich die damals geschafft habe, weil du da eine Taktung brauchst. Also du musst es ja schon fast auswendig wissen, okay, jetzt kann ich ins Blinde springen, jetzt zähle ich im inneren Kopf mit, wann sich das Ding nach oben und unten bewegt. Und dann gibt es ja noch diese Stresselemente, wenn dir eine Kugel hinterher rollt, wo du einfach ohne irgendwo anzuecken einmal durchkommen musst. Und wenn dir das noch nicht genug ist, gibt es sogar noch Geheimdiamanten, jede Kiste öffnen, unendlich viel Challenges, die du dir selber stellen kannst, um noch besser zu kommen. Ja, wie in Super Mario, nur besser. Wie in Mario, nur besser. Und du kämpfst dich halt, wie in Mario, du kämpfst dich halt durch Level und besiegst dann die Schergen vom N-Cortex. Bis du dann gegen ihn antrittst. Richtig, mit und das Mario. Einmal rund um eine Insel rum. Du musst noch nicht mal die Welt verlassen. Du musst nur einmal durch die ganze Insel kommen. Ja, ich klinge vielleicht wie Miesepeter, aber es ist halt, ich mag diese Games einfach nicht. Ja, mir haben tatsächlich immer diese witzige Cartoon-Aufmachung gefallen früher. Weil Crash ist halt so ganz klassisch, das, was man aus den Classic-Cartoons kennt. Ja, er wirkt auch wie der tasmanische Teufel. Ja, da erinnert er sehr stark dran. Ja, ja. Und das hat mich halt gecatcht. So, mich nicht, gar nicht. Also wer Crash Bandicoot nicht kennen sollte, wie wir darüber reden, dann ist es ein 3D-Jump'n'Run, das zum ersten Mal 1996 für die PlayStation erschien. Und zwar wurde das Ding programmiert von Naughty Dog. Soweit ich noch weiß, oder? Dürfte das Naughty Dog gewesen sein? Es war ja. Naughty Dog, ja. Es war Naughty Dog. 96 bis 99 war es Naughty Dog. Die heute verantwortlich sind für The Last of Us. Unter anderem. Die Bewegungsfreiheit ist stark eingeschränkt. Die Spielfigur Crash kann sich nur durch festgelegte Bahnen bewegen. Und auch die Kameraperspektive kann nicht verändert werden. Das heißt, du läufst entweder auf den Bildschirm zu oder vom Bildschirm weg oder von links nach rechts. Richtig. Ja. Richtig. Crash ist stets nur von hinten, von der Seite oder von vorne zu sehen. Der Spieler bewegt die Figur durch verschiedene Level, in denen zahlreiche Kisten auftauchen, die man halt aufmachen kann mit so einer Wirbelattacke. Da sind Äpfel drin. Und dann, richtig. Und am Ende kriegst du jedes Mal, wenn du ein Level geschafft hast, das fand ich das einzig Witzige, alle Kisten, die du verpasst hast, sind dir auf den Schädel gefallen. Ja. das fand ich ziemlich witzig. Das ist so geil. Ja. Irgendwann ist er halt komplett platt und ist halt einfach nur noch am Boden, weil du wirklich alles übersprungen hast. Und du sammelst halt dann immer die Kristalle von den Leveln. Richtig. Und die brauchst du, glaube ich, um mehr Level freizuschalten. War das so? Ja, du musst halt zumindest den Kristall am Ende erreichen, damit du das nächste Level freischaltest. Richtig, ja. Aber später kommt es dann, wo du eine bestimmte Anzahl noch brauchst. Also in späteren Teilen. Ich glaube, bei Warped ist der mir auch am meisten im Kopf hängen geblieben ist. Da musst du ja immer diese Warp-Kristalle sammeln, um das nächste Gate zu öffnen. Also findet auch öfters Power-Ups, beispielsweise sogenannte Wumperfrüchte. Sammelt Crash 100 Wumperfrüchte. Welches eine täuschende Ähnlichkeit mit Mangos haben, by the way. Für mich waren das immer Äpfel. Für mich eigentlich auch. Erhält der Spieler ein zusätzliches Leben, wie halt auch mit den Münzen wieder in Mario. Vergiss die Masken nicht, die immer den netten Ton Burubuga machen, wenn du die Kiste öffnest. In einer Kiste kann man auch Akku Akku, einen Beschützergeist finden, Akku Akku, der Crash Leben einmalig beschützt, das heißt, er darf einmal gegen explodierende Nitro-Kiste laufen und macht ihm nichts aus. Außerdem gibt es einen zweiten und dritten Spiel spezielle War-Plattformen, die den Spielern geheime Teleportationsräume weiteren Eingängen zu Geheimleveln bringen. Das sind vor allem immer nur Geheimlevel, in denen du dann irgendwelche extra, also nicht mal fürs Spiel, sondern einfach nur, um es vollständig abzuschließen, das Level. Und dann musst du da drin auch alles in einem Rutsch durchschaffen, weil du kannst dann nicht mehr zurücklaufen, wenn du eine Kiste oder so übersiehst. Oftmals musst du sogar jede Kiste genau treffen, damit du nicht nach unten fällst. Du stirbst zwar nicht, wenn du nach unten fällst, aber du verlässt das Geheimlevel, landest direkt vor diesem Teleporter, verführerisch nach dem Prinzip, du hast versagt. Probier's doch nochmal, wenn du dich traust. Und dann sitzt du Stunden und machst dieses Geheimlevel, nur um durchzukommen. Nö, du machst es aus und spielst was Gutes. In jedem der zahlreichen Level, mit Ausnahme des ersten Teils, gilt es, einen violetten Kristall einzusammeln und ins Ziel zu bringen. Da der Weg dahin oft schwierig ist, gibt es pro Level meist mehrere Checkpoint-Kisten, bei denen man nach einem virtuellen Tod neu startet, wenn man noch genügend Leben verfügt. Und so nicht nochmal ganz von vorne starten muss. Zusätzlich können bis zu 2 Edelsteine erspielt werden, wenn man das Level erneut spielt und dort bestimmte Bedingungen erfüllt, wie zum Beispiel renn schneller durch oder ich glaube hier war das noch, springe nur 5-mal irgendwas in den späteren Games. Ja, das ist das, was ich meinte mit, das gibt dir halt dann zusätzlich noch Challenges für die Level, dass du sie nicht nur bestehst, sondern auch noch zeigen kannst, wie gut du sie bestehst. Ja, richtig. Aber das ist der Spaßfaktor an Crash. Du willst immer besser werden, du willst schneller durch die Level kommen, du willst fehlerfreier durch die Level kommen. Ich glaube, dadurch wurden sehr viele Speedrunner geboren. Ja. Kann sein. Man trifft unter anderem verschiedene Levels auf verschiedene Tiere, wie ein Eisbär, ein Tiger, ein Wildschwein und so weiter. Und auf den kann man reiten. Oh ja. in den späteren Games dann so durch die ganzen Gegnerhorden durchwalzen. Ja, und es kommt halt irgendwann auch Coco dazu. Ja. Die Freundin quasi von Crash. Mit der habe ich immer viel lieber gespielt. Als mit Crash. Weil sie einen Laptop Warum hatte. Nur? Sie war total nerdy. Ja, okay, verstehe, weil sie einen Laptop hatte, du alter Furry. Sie war total nerdy. Das war so geil. Du hast in dieser Zeit damals schon eine Nerdin gehabt. Crash war einfach seiner Zeit voraus. Oh, da wurden sehr, sehr viele, viele, viele Dinge freigesetzt in manch einen. Zerstör mir nicht meine unschuldige Jugenderinnerung an Crash Bandicoot und alles, was damit zu tun hat. Das macht Rule 34 schon ganz alleine. Das Spielprinzip von den letzten beiden Teilen, Crash of the Titans und Crash Herrscher der Mutanten, stark verändert. Statt der geraden Linie läuft der Spieler in einem Level mit viel Freiraum rum. Man sammelt Mojo statt Wumperfrüchte. Mojo, ich habe mein Mojo verloren. Akku ist nun eine Blockade und man kämpft gegen Mutanten. Dieses kann man, nachdem man ihnen genügend Schaden zugefügt hat, reiten. Diese werden durch Akku kontrolliert. Dabei hat jeder der Mutanten spezielle Fähigkeiten. Der Einfluss der Mario-Spiele spiegelt sich in einigen Bereichen wieder. Beispielsweise stehen Crash Racing und Crash Bash Kart-Reihe, eine Rennspielreihe, im Stile der Mario-Kart. Ja. Das ist eine abartig furchtbare Abklatsch. Also das ist tatsächlich etwas, wo ich immer gesagt habe, da kann ich auch Mario spielen. Es gibt ja Mario Party Abklatsch und Mario Kart Abklatsch. Das war. Also, aber ganz ehrlich, da kannst du Mario spielen. Es gibt, das Schöne ist, es gibt einen speziellen YouTuber, oder besser gesagt, die heißen PlayStation Access, da gibt es einen namens Rob, und der behauptet bis zum heutigen Tage, dass Crash Racing das bessere Mario Kart ist. Selbst ich als Crash-Fan sehe das anders. Aber jedem seine Meinung. Es ist das Beste, das ist schön. Wie gesagt, der erste Teil erschien 1996 für die PlayStation. Mittlerweile gibt es das Ding für alles. Für Game Boy Advance, GameCube, DS, PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PSP, Vita, Wii, Xbox, Xbox 360, Xbox One. Fürs N-Gage gab es auch eins. Okay. Fürs iOS, für Sibo. Was soll das denn, Sibo? Für Android, für die Switch und für Windows. Du hast, glaube ich, es gibt halt, die Figuren sind halt Crash Bandicoot, das ist dieser Beutel Ducks. Dann gibt es Coco Bandicoot, das ist die blonde Schwester von Crash, ist ein Computer-Genie. Wie du gesagt hast, halt die nerdische von allen. Da gab es Akku und dieser Medizinmann-Maske. Da gab es Crunch. Crunch ist sehr große und starke Super Bandicoot. Ja. Das war dieser Chat-Aussehende, ne? Mit diesem Muskelschild, genau. Glaube ich. Furchtbar. Da gab es ja den Bösewicht Dr. Neocortex. Was ist eigentlich dem sein Dingens? Sein Ziel? Ich würde es tatsächlich eher zusammenfassen, als hättest du Roadrunner und den Fuchs von den Looney Tunes. Das heißt, er will ihn fangen, because... Crash kommt ihm ständig in die Quere, deswegen will er Crash aufhalten. Und besiegen. Und es zieht sich irgendwie durch jeden Teil durch, bis Crash auf ihn mal angewiesen ist, um freizukommen. Und ja. Also die Story, wegen dem spielt man das auch nicht. Aber warum will er ihn besiegen? Gibt es irgendeinen Grund oder gibt es keinen Grund? Boah, du stellst Fragen, die ich mir als Kind nie gestellt habe. Ich dachte mir, hau weg, du Dickschädel, ich will endlich wieder hüpfen. Mir ging es damals echt nur um die Challenges in diesem Spiel. Dr. Tortex ist der antagonistische Bösewicht der Reihe. Neben der Weltherrschaft ist sein erklärtes Ziel, Crash Bandicoot zu zerstören. Doch zu seinem Leidwesen geht Crash auf sämtliche Auseinandersetzungen immer als Sieger hervor. nicht selten durch Cortics eigene Unfähigkeit und seine Handlanger. Cortex ist bereits seit einiger Zeit, was seit seiner Zeit als Kind als Wissenschaftler Wissenschaft interessiert, wurde jedoch später von einem wurde jedoch verspätet an der Akademie des Bösen mehr verspottet als bewundert, um sich an den Spötter zu rächen, um drein die Weltherrschaft zu erlangen, erfuhr er mit einer bahnbrechenden Erfindung den genveränderten Evolostrahl, Mutantenkreaturen mit abnormalen Fähigkeiten. Crash gehört auch zu dieser Reihe, er hat das sich auch so sehr verwandelt, okay. Er wies sich aber aufgrund seiner mangelnden Skrupellosigkeit als Fehlschlag und wurde daraufhin aus Cortex-Team gefeuert. Okay, und dann. Jetzt hast du deine Antwort, warum er ihn vernichten will. Ja, und er will ihn einfach zerstören, weil er ein fehlgeschlagenes Experiment ist. Hm. Okay. Alles klar. Yay. Hier gibt's noch Uka Uka. Uka Uka ist der böse Zwillingsbruder von Aku Aku. Genau. Hier gibt's noch Tiny the Tiger. Das ist ein hinterhältiges. Tiny ist ein hinterhältiges Biest, an dem Dr. Cortex besuche. Ja, zum ersten Mal ausprobiert, richtig. Ja, den darfst du durch die Gegend reiten. Dann gibt es noch Dr. Engine. Das ist die rechte Hand vom Dingens, vom Cortex. Dr. Cortex. Gibt es Dr. Nefarious Tropy. Moment mal, Nefarious, kommt der nicht eigentlich woanders vor? Das sehen wir ein paar anderes vermutlich. Das ist der Dr. Entropy. Ich wusste nicht, dass er Nefarious heißt. Das ist Dr. Entropy. Entropy, furchtbar. Dann gibt es noch Dr. Nitrus Brio. Embryo. Embryo. Das ist der Dr. Embryo. Oh, mein Gott. Die haben doch die ganze Zeit solche Dinger drin. Fürchterlich. Und dann gibt es noch Nina Cortex. Ist die Nichte von Cortex. Crash R2. Man weiß nicht, ob sie Roboter, Cyborg oder Mensch ist, da sie eine Roboterarmee hat. Okay. Ansonsten, ja, die ersten vier Crash-Spiele wurden von Naughty Dog entwickelt. Crash Bandicoot stammt von Eurocom. Crash Bash stammt von Eurocom. Crash Bandicoot Sound of the Cortex und Crash Trinsanity von Traveler's Tales. Während die restlichen Titel bis Crash Tag Team Racing von Vicarious Visions bzw. Radical Entertainment entwickelt wurden. Irgendwann gab es dann noch einen gab es dann wieder die HD-Variante von alten Teilen, glaube ich, wo das von 1, 2 und 3 ist das, ne, gewesen. Ja, das meinst du jetzt die Insane-Trilogie? Die Insane-Trilogie, richtig, ja. Das war, glaube ich, Teil 1, 2 und 3. Genau, 1, 2 und 3, bevor die kam ja kurz vorm 4. dann raus. Ja, das aber es dann halt, um Zeitreisen geht. Teil 1 gab es 96, dann Teil 2 97, 98 Teil 3 Warped. Der ist dir am meisten im Gedächtnis geblieben, hast du gesagt. War, ist, glaube ich, auch einer der besten. 99 kam das Racing, dann gab es Crash Bash, Crash, dann nach Zorn des Cortex und dann wurde es eigentlich so immer fast jährlich. Sind hier irgendwie mal rausgekommen. Dann gab es halt 2010 gab es. Bei uns Crash hast du die gar nicht mehr so gesehen. Nee, irgendwie nicht. Ich glaube, ja, aber die meisten sind dann irgendwie noch für Gameboy erschienen. Ich glaube, was es noch gab, es gab die Card Games, die bei uns keiner spielen wollte, aber wir hatten Mario Kart. Da gab es Trinsanity, gab es für die PS2 und für die Xbox. Da gab es wieder nur Kart-Sachen, dann Crash of Titans gab es noch für die PS2. Herrscher der Mutanten gab es doch für die PS2, aber das ist halt so, die sind alle so relativ unbekannt. Also am meisten bekannt ist halt wirklich Crash Bandicoot 1, glaube ich, auf der PlayStation. Das ist, glaube ich, das bekannteste von allen. Echt, ich dachte tatsächlich immer, es ist Warped, weil ich auch dachte, das ist eigentlich eins der beliebtesten gewesen. Achso, das kann auch sein. Ja, ich kenne halt, also ich persönlich, ich kenne Teil 1, in dem Naughty Dog Ding wurde Teil 1 verwendet, glaube ich, es ist Teil 1 gewesen, ne? Was du da gespielt hast, in dem ja, das in dem Easter Egg. Easter Egg war der erste Teil. Richtig. Und dann gab es dann 2017, 18 die Insane-Trilogie. Das heißt, du kannst Teil 1, Teil 2, Teil 3 dann in abgedateter, schönerer Fassung nochmal spielen. Gab's, glaube ich, ist, glaube ich, sogar in der PlayStation Collection, PSN Collection, wenn du dir eine PS5 kaufst, gibt's eine PlayStation Plus Collection. Da ist es auch mit drauf. Das Racing gab's, glaube ich, auch mal für PS Plus, genau wie Teil 4. Auch für PS Plus. Also ich hab sie, aber ich hab sie nie gespielt, weil sie mich, wie gesagt, nicht interessiert. Ja, und die Bosskämpfe laufen eigentlich immer nach der typischen Mario-Manie auch ab. Dreimal auf den Kopf springen. Dreimal besiegen und dann... Aber ich fand halt die Bosskämpfe Mario auch immer total ulkig, ne? Was gab's da für welche, erzähl mal. Oh, du hast erstmal natürlich am Ende immer gegen Cortex gekämpft, dann hast du natürlich auch gegen so einen kolossalen Gladiator gekämpft, also gegen diesen muskulösen Superhero. Och, dann gab's auch immer noch so... Oh Gott, welches Tier war denn das? Was für ein Tier war denn das? So einer der ersten, der hat so ein ganz dämliches Gesicht immer gemacht. Okay. Also, Moment, oh, das ärgert mich jetzt. Wie heißt denn der? Es gab also, den Tiger, da gab es das Wildschwein, glaube ich noch. Ja, aber es gab so ein komisches Ding, das mich vom Auftreten doch immer... Es gab dieses Schwein mit dem Krokodilschwanz, die waren immer so gemischt aus mehreren Tieren. Okay. Und dann gab es so eine Art Beuteltier, das du bekämpft hast. Dann auch diesen komischen Typ mit seiner Atomrakete auf dem Kopf hast du mal bekämpft. Okay. Und so eine Art Hund in einer Zwangsjacke, der so ein bisschen an den Wolf von Roadrunner erinnert hat. Als würdest du den Roadrunner und den Wolf kreuzen. Das ist der Gegner, der, da wo mir nicht einfällt, welches Tier wie der aussieht. Aber er hat eine Zwangsjacke an. Ja, warum nicht? Ja, ich weiß nicht, also mit Jump'n'Runs kenne ich persönlich gesagt nicht, soll ich für anfangen. Es geht tatsächlich. Also es gibt manche Jump'n'Runs, die ich gern gespielt habe, wie Psychonauts und Psychonauts 2, das sind Jump'n'Runs. Psychonauts 2 zählt für mich für eins der besten Spiele aller Zeiten. Kirby Games zählen auch als Jump'n'Runs. Ripper so, Boo heißt er. Nie gehört. Yooka-Laylee ist Müll. Shovel Knight ist Müll. Donkey Kong fange ich gar nicht erst an, wie müllig das ist. Ach komm, Donkey Kong ist hat was. Nein. Das einzige Gute am Donkey Kong ist die Musik. Und der Rest an Donkey Kong kann wegbleiben. Sag doch, Donkey Kong hat was. Ja, die Musik hat so. Die kann ich mir auch auf YouTube an. Sonic, nope. Rayman Legends, auf gar keinen Fall. Ich hasse Rayman. Rayman ist für mich sowieso gestorben, seitdem diese schreienden Hasen aufgetaucht sind. Furchtbar. Grauenhaft. Ja, Celeste ist okay. Ansonsten würde ich hier ganz kurz eine Liste durchgehen. Super Mario Maker. Nein, die Mario Maker sind Schrott, die brauchen wir nicht. Mario Odyssey war super. Unravel habe ich nie gespielt, interessiert aber nicht. Yoshi's Crafted World. Nee, kann ich wegwerfen. Ansonsten, ja, es gibt einen guten Mega Man 10, war okay. Damit kann ich leben. Monster Boy war nicht so gut. Shanty finde ich auch nicht so geil. Super Meat Boy finde ich fürchterlich. Das ist eines der schlechtesten Games der Welt. Ja. Es gibt ein paar gute. Aber es gibt für mich halt, ich glaube, bei mir wiegt sich das so ab zwischen gut und schlecht tatsächlich. Aber Crash Bandicoot war einfach nicht mein Fall. Wie gesagt, ich mag dieses Viech nicht. Ich mag den Humor einfach nicht. Ja, und dann kannst du mit dem Spiel schon nichts anfangen. Ja, ja, und ich mochte das Spiel halt nicht. Ich hab's halt nur am Anfang mal gespielt, auf der PlayStation 1 mal bei einem Kumpel angespielt. Und hab dann gesagt, das ist nicht Resident Evil, können wir nicht das weiterspielen. Das macht irgendwie mehr Spaß als der Blödsinn hier. Da geht's einfach nur halt immer wieder besser werden. Es ist halt nichts für mich. Immer wieder dasselbe tun und dann andere Ergebnisse erwarten. Das ist Crash Bandicoot. Kann ich bei Hitman auch, aber da macht's mehr Fun. Ja, bei Hitman, da lernst du es ja, während du spielst und nicht durchs Scheitern. Doch, da lernst du es auch durch Scheitern. Echt? Ja, zum Beispiel, wenn du ein Level versaut hast und wenn du dann eigentlich das darüber reden wir, wenn wir über Hitman reden. Jupp, würde ich auch sagen. Ja, Auf jeden Fall. Für mich sind die Crash Bandicoot Games nix. Wer damit aber Spaß hat, dem gönne ich den Spaß natürlich auf jeden Fall. Wie du zum Beispiel. Du hast ja unglaublich Fun mit den Games gehabt. Hast du es eigentlich durchgespielt, alle? Also ich habe 1, 2, 3 durchgespielt. 1, 2 und 3 hast du durch? Ja. Auch in der Insane-Trilogie? Nein. Da habe ich festgestellt, wie habe ich das früher geschafft, das durchzuspielen. Okay, Insane-Trilogie hast du so nicht durchgespielt. Hast du, also die alten Teile auf der PS3 hast du, aber PS1 hast du durchgespielt, richtig? Die alten Teile habe ich auf PS1 durchgespielt, ja. Aber auch, du hast auch nur Teil 1, 2 und 3 besessen, oder? 1, 2, 3 habe ich nur besessen, ja. Also sonst keine, auch keine, kein Rennspiel, sonst gar nicht. Die Rennspiele habe ich mir aus der Videothek geliehen, festgestellt, die sind nichts für mich. Und mir dann natürlich nicht zugelegt. Kann ich verstehen, alles klar. Ja, würde ich sagen, das reicht mir, mehr kann man nicht sagen. Achso, gutes halbes Stündchen für Crash reicht dir. Ja, eins noch. Wenn man zu dir sagen würde, Markus, mach uns ein neues Crash, was würdest du sagen? Nein. Nein? Tatsächlich, auch wenn ich so begeistert bin davon, ich habe den 4. gespielt und er hat mich überhaupt nicht mehr gefangen. So null. Wo ich gesagt habe, nein, ich will einfach nur noch meine ersten 3 Crash Bandicoots in Erinnerung behalten, sie weiterhin schätzen und lieben, wie ich sie kennengelernt, durchgespielt habe, und ich brauche da nicht mehr davon. Okay. Ja, gut, okay, ja. Wenn man, ja, kann ich verstehen, ja. Ja, wenn du halt mit Teil 4 nicht zufrieden warst, dann lieber mit Teil 1, 2 und 3 bleiben möchtest. Ja, es war für mich einfach total rund abgeschlossen und muss nicht mehr. Unnötig, dass es nochmal einen 4. gab für dich. Ja, also mir hätte die Insane-Trilogie in HD vollkommen gereicht. Alles klar, wunderbar, ja, kann ich verstehen. Bei mir ist das so, wenn man zu mir sagen würde, Stefan, hättest du nicht Lust, ich wäre schon längst weitergelaufen. Stefan, hättest du nicht, du läufst weiter, Lust auf ein neues Star Wars Game. Na was? Ja, Star Wars, ja, gern. Auf jeden Fall. Aber vorher musst du ein Crash Bandicoot Game machen. Und weg ist er. Weg, wo ist er hin? Nein, ich würde halt sagen, nee, nein. Braucht man nicht, braucht die Welt nicht. Die Spiele, die wir jetzt haben, sind schon viel zu viele. Und die brauchen wir absolut nicht. Ich würde das so machen, also ich würde Folgendes machen. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt alle Versionen dieses Spiels ein und vernichten sie. Moment, damit die eine nicht bleibt bitte noch übrig. Hör mir zu. Wir ziehen jetzt alle nicht verkaufte Versionen ein, vernichten sie, damit die Leute von Jump'n'Runs mal sehen, wie es die Leuten geht, die JRPGs kaufen möchten, die älter sind. So. Da bin ich dabei. Also du kannst auch gern alle einfach nur einziehen, als bis auf meine Kopie. Einfach nur aus Trotz. So. Damit die Idioten mal sehen, wie das ist, wenn du dir ein Spiel kaufen möchtest und du dann 500 Euro für zahlen sollst, weil es irgendjemand gebraucht verkauft. Ja, nee, dann mach so deine erste Ding. Zieh alle ein und vernichte sie und lass nur meine Kopie übrig, weil mit mir hast du jemanden, der das Ding nicht mal verkauft. Da können die mir noch so viel anbieten. Das behalte ich. Ist sehr gut, das ist sogar noch besser. Hervorragend. Ja gut, dann danke ich dir. Immer wieder gerne. Dafür, dass du hier warst und dass wir ein bisschen über Crash quatschen konntest und ich darüber auslassen konnte, wie scheiße dieses Spiel ist. Es ist nicht Ich so weiß, schlecht. Ich klinge sehr negativ. Ich weiß, ich klinge wirklich sehr negativ. Aber es ist halt wirklich so. Die Spiele sind halt kacke. Da kann man nichts dagegen tun. Ich kann mir die nicht schönreden. Was soll ich dagegen machen? Nein, die sind schon so völlig in Ordnung. Ja, es ist kein Problem. Ich finde die schon. Nein, das sind sie nicht. Die Spiele sind scheiße. In meiner Meinung kann ich so nicht ändern. Das funktioniert nicht. Ich finde die Spiele kacke. So. Auf jeden Fall, ich gehe jetzt irgendeine Beutelratte ertrinken. Nein, tue ich nicht. Ich danke dir, Markus, nochmal, dass du da warst. Immer wieder gern. Ich wünsche euch allen, was auch immer ihr wollt, und verabschiede mich mit dem Satz, den ich immer sage. Macht, was immer ihr wollt. Aber spielt Super Mario, das ist eindeutig besser. Macht's gut.